Opalette. Opalette. Opalette. Ö1 brachte Woyzeck von Georg Büchner in der Hörspielfassung von Erich Neuberg aus dem Jahr 1954. Unter anderem mit Otto Schmöle als Hauptmann, dem damals 24-jährigen Otto Schenk als Franz Woyzeck, mit Martha Wallner als Marie, Michael Janisch als Tambourmajor, Bruno Talansky als Andres und Herbert Fuchs als Doktor. Musik Felix Schleiffelder. Unsere Hinweise: Unheimliches in Gedichtform hören Sie morgen in Du holde Kunst. Ganz leise heult der Schluchtenhund. Wolfram Berger liest Nächtliches und Unheimliches. Unter anderem von Annette von Droste-Hülshoff, Josef von Eichendorff, Christian Morgenstern und Edgar Allan Poe. Und nächsten Samstag im Ö1 Hörspiel bringen wir ein Hörspiel des Otto Schenk-Fans Michael Niavarani. Niavarani über Nestroy. Fast ein Hörspiel. Als Kind eigentlich hat es schon begonnen, als Jugendlicher im Gymnasium. Im Gymnasium ist mir der schlimme Nestroy in der Schule erschienen. Da schon her, Sie waren im Gymnasium? Ja, stellen Sie sich vor, mich haben's bilden wollen, ist lächerlich, ne? Gut, als Bub, als so großer wie ich jetzt bin, hätte ich so einen Eingriff in meine Rechte auf Naturzustand gar nicht geduldet. Es ist Ihnen übrigens nicht gelungen, meinen Bilderern. Ich habe die Wissenschaften zurückgewiesen. Und jetzt stehen sie blamiert da vor mir, die zurückgewiesenen Geistestöchter, weil ich bin der Beweis, wie viel der Mensch oft weiß, ohne dass er von den Wissenschaften was weiß. Ich weiß, dass der Mensch was werden soll in der Welt, weiß aber auch, dass es eine Beleidigung für die Menschenwürde ist. Denn es spricht deutlich aus, dass der Mensch viel zu wenig ist, wenn er nichts ist als ein Mensch. Michael Niavarani liest und kommentiert seinen Nestroy. Ich glaube von jedem Menschen das Schlechteste, selbst von mir. Und ich habe mich noch selten getäuscht. So Niavarani, Nestroy zitierend. Zu hören nächsten Samstag im Ö1 Hörspiel um 14 Uhr.